Sie hören Deutschlandradio Kultur aus den Archiven. Ab heute wiederholen wir alte Folgen der RIAS-Sendereihe Es geschah in Berlin. Mein Gast ist Krimi-Autor Horst Bosetzky. Herr Bosetzky, 499 Folgen exakt wurden produziert von dieser Sendereihe zwischen 1951 und 1972. Sind die Fälle dieser Reihe eigentlich immer aufgeklärt worden? Also gab es am Ende immer einen Täter und eine Lösung? Eigentlich ja, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Und die können ja nicht ihre Misserfolge über den Funk verbreiten. Klar, und die These damals war auch, wenn du einen Krimi schreibst, dann nur dem Gesetz folgend, Crime doesn't pay. Es musste einfach im Wertsystem verankert werden. Lass das mit der Kriminalität, wir sind stärker, wir fassen dich, du wanderst in den Knast. Wahrscheinlich haben meine Eltern mich das auch immer hören lassen, weil es auch Teil ihrer Erziehung war. Ja, gab es denn damals für West-Berlin eine typische Ausprägung der Kriminalität oder hätte das, was in West-Berlin passiert ist, auch in Westdeutschland ganz beliebig überall stattfinden kann? Ja, es war in West-Berlin schwieriger, denn wenn man hier eine Tat begangen hat, zu flüchten aus dieser Stadt, war sehr, sehr schwer. Wenn man also in Tempelhof abgeflogen ist, dann musste man seinen Ausweis hinlegen und die wurden dann, damals gab das schon so, wahrscheinlich fotokopiert oder gescannt. Und wenn man dann mit dem Zug fuhr, dann wurde man auch kontrolliert. Und wie sollte man da die Stadt verlassen? Und der Zugriff für die Polizei war natürlich viel einfacher. Die Insellage hat es unmöglich gemacht, sich für Täter sich zu verstecken. Ja, ja. Oder beziehungsweise ein Kommen. Oder schwerer gemacht. Sagen ja, mal so. Ja. Wir haben gerade gehört, Brandenbergweg 17, das ist ein Straßenname, der hier gerade gefallen ist. Ein fiktiver Berliner Straßenname, was Sie in Ihren Krimis ja vermeiden, fiktive Adressen. Ne? Ja, ich habe natürlich nachgeguckt, auch eben als ich es gehört habe, die Folge. Im Berliner Stadtatlas gibt es nicht, nein. Und bei uns Krimischreiberinnen und Krimischreibern gibt es natürlich auch ein Gesetz, das sagt, alles, was Leserinnen und Leser nachprüfen können, das muss hundertprozentig stimmen. Wenn die merken, dass es das Haus, sagen wir, Kufsteiner Straße 25 gar nicht gibt, dann glauben sie das andere auch nicht. Und je mehr du sowas schreibst, was sie nachprüfen können, dass du, und glauben, desto mehr kannst du nachher schwindeln im eigentlichen Plot und kannst ihnen sonst was vormachen. Wobei Werner Brink es offenbar wichtig war, zu anonymisieren. Nicht nur die Namen, sondern auch die Gegenden oder die Straßen. Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage. Warum tut er das? Es gibt damals, heute haben wir natürlich alle Angst, wenn wir einen Namen nennen und es heißt zufällig einer so, dass der sofort mit seinem Anwalt kommt und Schadensersatzforderungen stellt und uns verklagt. Ich glaube, das war noch nicht so ausgeprägt, aber Werner Brink muss wahrscheinlich so instinktiv auch die Angst gehabt haben, von irgendeinem Anwalt einen Brief zu kriegen, dass sein Mandant geschädigt worden ist. Ich habe sowas mal erlebt beim WDR. Einer, das weiß ich heute, spielte in Berlin, der WDR hat es ausgestrahlt, hieß einer Schapalla. Zufällig, Namen, weil ich einen Kollegen hatte, der so ähnlich hieß, habe ich den Namen. Da lebte wirklich einer in Lüdenscheid und wollte mich und den Sender verklagen wegen Rufmordes. Wir hören jetzt den zweiten Teil unserer heutigen Folge von Es geschah in Berlin mit dem Titel Haschisch, die Aufklärung des Falls naht. Fassen nochmal zusammen, ein gewisser Herr Peri steht im Verdacht, mit Haschisch zu handeln. Zugegeben hat er noch nichts. Er und sein mutmaßlicher Kompagnon werden von der Polizei verhört.